Abends stand ich vor Victor de Covas Haus. Auf dem Dach wehte eine japanische Fahne. Eine Grauhaarige mit Küchenschürze zupfte an einem Beet, kam über den Kiesweg zum Tor, fragte: »Sie wünschen?« »Ich möchte Herrn de Cova sprechen«, murmelte ich zaghaft. Sie betrachtete mich mit Wellensittichaugen, blinkte neugierig. »Einen Augenblick bitte«, flötete sie. Ich setzte mich auf den Boden, sah hoffnungsvoll auf das verschachtelte, achteckige Haus, knipste Läuse, hörte leise Schritte. Eine sanfte Stimme zwitscherte fragendes, langgezogenes »Ja?« Ich stand auf, sah ein wunderschönes, lächelndes, asiatisch unergründliches Gesicht. »Ich komme von Ewald von Demandowski«, sagte ich. »Ich habe Ruhe und Läuse und keine Papiere.« Zierliche Augenbrauen schnellten hoch, blieben hoch. Ich stand in der Diele, die Wände waren mit Stoff bespannt. Sessel standen auf Teppichen. Sie brachte ein Kimono, nahm meine Sachen, warf sie in den Hof, ließ Wasser holen, ließ es wärmen, in eine Wanne gießen. Es war das erste Bad seit 3 Monaten. Wir saßen in der Bibliothek. Victor de Cova betrachtete seine Hände, stocherte in einer Kerze, ließ Zunge hinter geschürzten Lippen von Mundwinkel zu Mundwinkel kreisen, hielt seinen schönen Kopf gesenkt, lauschte andächtig. Ich erzählte. Als ich fertig war, stand er auf, reckte sich, knöpfte seine Jacke, sprach ein säuberlich akzentuiertes Potzblitz, schritt zur Tür, drehte sich, sah mich an aus großen, grauen Ernsten, fügte hinzu: »Ich werde Sie Mechthild nennen. Ich finde, Mechthild passt zu Ihnen.« Michi de Cova lächelte, schwarze, schmale Augen sahen mich an, glaubten nichts. Im ovalen Esszimmer am ovalen Tisch saßen Günther Lüders, Karl Schönböck, ein lettischer Schauspieler namens Donberg, aus finsterer Ecke keifte Frau Müller: »Frau Müller!« »Der Papagei wünscht, vorgestellt zu werden«, sagte Victor. Es gab Gemüsesuppe und Brot. Sie nahmen mich auf, taten, als wäre ich schon immer bei ihnen gewesen. Ich lag zwischen weißen, gebügelten, nach Sonne duftenden Tüchern, wollte nicht einschlafen, wollte Duft, Sauberkeit, stille Uneinsamkeit im großen schlafenden Haus einatmen und behalten. Wie weit alles ist, wenn man laufen muss, dachte ich noch. Gedanke, den ich nie mehr verlieren konnte. »Guten Morgen, Victor, guten Morgen, Victor«, schrie Frau Müller, schlug begeistert mit ruckartigen Bewegungen Kralle an gebogenen Schnabel. Victor schritt an seinen Stammplatz, sprach: »Ich habe fabelhaft geschlafen. Und wie geht es unserer Mechthild?« Ich sprudelte dank der Nachfrage und dank überhaupt und prächtig und gar nicht mehr gewusst, wie das ist, in einem Bett schlafen und Frühstück essen und nochmals danke. Mein Wortschwall wurde beifallnickend aufgenommen. Victor sagte in die darauf folgende Stille: »Mechthild darf den Garten nicht betreten. Es wäre nicht gut, wenn die Russen sie sähen. Außerdem müssen wir Papiere beschaffen.« »Dürfte ich Sie einen Augenblick sprechen?«, flüsterte ich. Wir gingen in die Bibliothek. Ich sagte: »Wenn Sie mir Papiere besorgen könnten, möchte ich nach Biesenthal zurückgehen. Ich kenne den Weg. Vielleicht käme ich durch. Ich will Demandowski zur Flucht überreden, bevor es zu spät ist, bevor sie nach Sibirien kommen.« Victor stand auf, legte Fingerspitzen aneinander, ging mit gleichmäßig knappen Schritten zum Schreibtisch, machte knappe Wendung, ging zum Kamin, von dort zum Fenster, wiederholte die Wanderung, schien meine Anwesenheit vergessen zu haben, setzte sich endlich, strich Augenbrauen, sagt: »Liebe Mechthild, Ihr Vorhaben ehrt Sie. Ich werde es auf keinen Fall unterstützen, wie sehr ich auch Ewald als Freund schätze. Sie sind jung, Sie werden Ewald von Demandowski vergessen, und zwar sehr bald. Schreiben Sie auf, was Sie erlebt haben, das versöhnt und beschäftigt, und versuchen Sie nicht heimlich wegzugehen.« Sie ließen mich nicht mehr aus den Augen, blieben in meiner Nähe, bewachten mich unauffällig, wie sie annahmen. Am Nachmittag bot ich Wasserträgerdienste an. In einem Schrebergarten stand eine Pumpe. Wir füllten die Eimer, kamen zurück. Victor rief von der Terrasse: Mechthild muss sofort in den Keller. Sie schoben einen Schrank vor die Tür, ich hörte aufgeregte Stimmen, hörte schwere Schritte, Rufe und Schüsse. Dann war es still. Lange hörte ich nichts, dann ein Scharren. Michi stand in der Tür, sagte, komm, wir wollen Tee trinken. Schampi saß in der Diele, raunte. Sie haben uns gesehen, waren betrunken, wollten blonde Frau. Haben auf Viktor geschossen, waren zu betrunken, um zu treffen. Er brach ab, nieste herzzerreißend. Viktor zupfte an seinen Manschetten, trank Tee. Die Wand hinter ihm war durchsiebt. Der Monet-Rahmen zersplittert, er nahm Michis Hand, sagte, »Herz meines Lebens, ich werde jetzt meinen putzigen Körper zu einem kleinen Schläfchen niederlegen.« Viktor zelebrierte alles, nur nicht seine Heldentaten, seine Güte, seine Hilfsbereitschaft. Wenige Tage nach dem Einmarsch der Engländer, Amerikaner und Franzosen, die sich mit den bereits anwesenden Russen die Stadt wie einen von Kinderhand geschnittenen Geburtstagskuchen teilen sollten, war Viktor, Civilian Director der Army Welfare Services Berlin Showboat. Außerdem wurde ihm eine Lizenz erteilt, die Tribüne am Knie als erstes Theater zu eröffnen. Die Russen hatten unseren Sektor verlassen, die Offiziere kamen nur noch besuchsweise, so auch zur Premiere. Wir hatten geputzt und gehämmert, russischen Kot aus dem klapprigen Bühnenbechstein entfernt, aus Laken Abendkleider genäht, von Viktor umgedichtete Wilhelm-Busch-Verse gelernt. Ich durfte ansagen. 1, 2, 3, im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Begann ich. Und damit der Reigen der großen Stars, die mehr oder weniger verhungert bei Kerzenlicht Gedichte aufsagten, Klavier spielten, Lieder sangen oder tanzten. Mit der verspäteten und schon nicht mehr erwarteten Ankunft der westlichen Alliierten wurden die Ruinen nicht zu Häusern, die Verschollenen nicht gefunden, die Toten nicht lebendig, die Ängste nicht vergessen, die Hungerödeme nicht geheilt, die Rattenhorden nicht verbannt. Aber für mich und für meine bis auf kümmerliche Reste reduzierte Generation öffnete sich, wenn auch zaghaft, das Buch mit 7 Siegeln. Es wurde erzählt. Es wurden Schicksale aufgedeckt und Geheimnisse preisgegeben. Ein unübersehbarer Wust von Fragen tauchte auf. Wer ist wer? Wer war wer? Wann war wer was? Und ist er und war er, was er sagt? Erlöst konzentrierte ich mich auf den neuen Ausbruch der Ruhe, beschäftigt mit der einzigen Tätigkeit, die ich gelernt hatte, das Überleben. Und zum Überleben gehörte auch das Theater. Der Regisseur Karl-Heinz Martin hatte mich in der Tribüne gesehen, bot mir 2 Rollen in geplanten Inszenierungen an. Viktor sagte, du nimmst das Angebot an, ich werde dich umbesetzen. 2 Rollen sind besser als eine Konferenz. Wieder hatte ich das Gefühl, mich freuen zu müssen und konnte es nicht. Zu Recht, wie sich herausstellte, denn ich wurde von den Militärbehörden verboten. Begründung, Bekanntschaft mit EVD und die Flitterwochen zwischen Friesack und Biesenthal. Nach wenigen Tagen wurde ich ohne Begründung wieder zugelassen. Der Wankelmut der unablässig wechselnden Herrscher war nicht neu. Ich unterließ es, Näheres zu erforschen. Mit dem Beginn der neuen Proben verließ ich das Dekowasche Haus. Sie hatten mich entlaust, gefüttert, bewahrt, gerettet, Papiere besorgt, Rollen verschafft. Es war an der Zeit, meine Dankbarkeit zu zeigen, indem ich Bett und Tisch anderen Bedürftigen überließ. Wir spielten Raub der Sabinerinnen im Renaissance-Theater, probierten am Tag den Kammersänger mit Hubert von Meyerinck. Zwischen Probe und Vorstellung kam ein Knabe, den Roten Radlern zugehörig, einer radfahrenden Vereinigung, die Bahn-, Post- und Telefonersatz war, sagte, »Der Herr Barlock sucht Sie. Sie sollen mal vorbeikommen. Er wohnt jetzt in Lichterfelde.« Er stand im Garten bis in eine Tomate, eine Saftfontäne schoss kerngetränkt durch die Luft, ließ sich auf den emporragenden Haarantennen nieder. »Da bist du ja«, schrie er, »Mensch, die Kleine, willst du eine Tomate? Alles, was wir haben, sind Tomaten.« Er zeigte auf seinen Tomatengarten und stellte mich Hertha seiner Frau vor. Na, die Scheiße hätten wir hinter uns, sagte er, Tomaten reichend. Hertha lächelte milde, blinkte mit großen Katzenaugen. Also ich mach Theater, ich krieg ne Lizenz. Dabei sprudelte es nachdrücklich. Fürs Schlossparktheater in Steglitz, wir können im November anfangen. Also Schauspieler gibt's ja, aber Nähe, Mensch, wir brauchen Nähe. Für die Dekoration und überhaupt, ich hab gedacht, du könntest einen Prolog sprechen von Goethe. Und dann spielen wir als erstes Hokus Pokus vom Jötz. Machst du mit? Ich nickte begeistert. Wo wohnst du? Gar nicht, ich. Kann ich heute Nacht vielleicht hier? Er schickte mich zu Hilde Körber, sagte, die hat bei den Amerikanern ein Stein im Brett, die hat eine große Wohnung und wird auch nicht beschlagnahmt. Ich ging hin, sagte, ich komme von Barlock. Es war wie Sesam, öffne dich. Ich durfte bleiben 14 Tage lang, bekam Brot und Suppe und Bett und Zuhausegefühl. Boleslav Barlock sprang vom Parkett auf die von einer schwächlichen Glühbirne angestrahlte nudelbrettgroße Bühne. Der Saal, einem engbrüstig dürftigen Vorstadtkino ähnlich, schien für Theatervorstellungen hoffnungslos ungeeignet. Die Schauspieler standen im Halbkreis, ihre mageren Gestalten vornübergeneigt, als könnten sie die Last der Knochen nicht mehr tragen. Barlock erklärte, spielte vor, Erklärung und Spiel ineinander übergehend. Er spielte grauenvoll, schamlos übertreibend, uneitel, machte Auffassung und Wunsch durch horrendes Überspielen deutlich, erweckte in den Tastenden das wärmende Überheblichkeitsgefühl, es besser zu können. Er verbreitete Enthusiasmus und Vertrauen, ließ Hunger und Krankheiten vergessen, freute sich spontan und Arme schwenkend über Gelungenes, trauerte erschütternd über nicht begriffenes Unbegabtes. Er sagte Bedeutendes nebenbei, war intellektuellen Ergüssen abhold, brauchte sie nicht als Ehrfurcht verbreitende Lückenbüßer, löste scheinbar spielerisch einen klebrigen Satz, eine nicht zu streichende Szene, beatmete sie, ließ sie leben, diktierte, ohne Diktator zu sein, stichelte, stachelte, ohne Sadismus, dem viele seiner weniger begabten Regiekollegen so zugetan. Ein schöpferischer Schöpfender, der sich an seiner Begabung freute. Mit Barlock begann für mich das Leben, das mit Meixners Einberufung beendet zu sein schien. Disziplin im Chaos, unmelodramatische Ernsthaftigkeit zwischen Zynismus, er schuf die glorreichste Theaterzeit, die sich ein Schauspieler erfahren oder unerfahren wünschen kann. Wenige Tage vor der Eröffnung des Schlossparktheaters lief ich im strömenden Regen über die Rheinstraße, ein Jeep hielt. »Hallo, Fräulein«, rief einer, darauf reagierte man nicht. Ich ging hochnäsig triefend weiter. Der Jeep fuhr neben mir her. »Ich nehme Sie ein Stück mit«, sagte derselbe mit vermurmelten Ls und Rs. Nach einer Weile, »nun steigen Sie schon ein«, das war akzentfrei. Ich nahm durch Regenbäche in der Sicht behindert einen grinsenden Jungen wahr. »Sie holen sich noch eine Erkältung«, sagte er, Besorgnis vortäuschend. Ich stieg ein, sprach ein kühl gehaltenes »Danke«. »Haben Sie heute Abend Zeit?« »Nein.« »Morgen?« »Nein.« »Vielleicht nächste Woche?« »Auch nicht.« Er latschte auf die Bremse, ich gondelte wie ein Jojo zwischen Windschutzscheibe und Sitz, stieg aus, hatte genug von alliierten Hilfsbereitschaft. Am Premierenabend war es kalt. Das Publikum saß in Pferdedecken und alte Armeemäntel gewickelt, hatte den Bitten einer im Foyer aufgestellten Tafel Folge leistend Nägel bei der Kassiererin abgegeben, saß gespannt. Es wurde ein großer Erfolg für Barlock, für seine Schauspieler, für den kümmerlichen Raum, der ein Theater geworden war. Allabendlich sagte ich vor geschlossenem Vorhang meinen Prolog auf, zog mich um, spielte die Rolle des Dienstmädchens. Die Platzanweiserin kicherte, da kommt doch jeden Tag ein Ami, der kauft eine Karte, hört sich den Prolog an, jedwieder. Das war der jähzornige Bornierte aus dem Jeep. Er hieß Kurt Hirsch, wurde später der Assistent von Erich Pommer, noch später ein mir Angetrauter und wesentlich später ein von mir Geschiedener. Wir probierten ein Spiel von Liebe und Tod, von Roland, spielten abends Hokuspokus, verbrachten die Zeit zwischen Probe und Vorstellung magenknurrend in der Gemeinschaftsgarderobe. Die Abstände zwischen Magenkrämpfen wurden kürzer. Der Theaterarzt Dr. Scharke besorgte über gefahrvolle Umwege Vitaminampullen, riskierte Militärgefängnis, rettete uns über einige Tage hinweg. Ein Schauspieler gab mir eine halbe Zigarette, sagte, nimm einen Zug, dann hört der Magenkrampf auf. Ich fing an zu rauchen. Zigaretten kosteten 14 Reichsmark pro Stück, aber sie waren im Gegensatz zu Brot oder gar Butter erreichbar. Obwohl der Umgang mit Deutschen aufs Strengste untersagt war, stand Kurt Hirsch vor dem Bühnenausgang, hielt seine Hände über ausgebeulte Jackentaschen, zog zögernd einen fetttropfenden Hamburger hervor. Ich habe ihn aus der Officers' Mess, sagte er. Ich dachte, der Hunger kämpfte mit dem Stolz, der Hunger siegte. Ich verschlang die triefende Semmel, er fischte in der zweiten Tasche. Ich fühlte ein befremdendes Ziehen zwischen Hals und Magen, dann kotzte ich auf seine gebügelte Hose. Er hielt meinen Kopf wie eine Krankenschwester, sagte, Jesus Christ. Er war ein tschechischer Jude, in Teplitz-Schönau geboren, in Prag aufgewachsen. Als er 14 war, flohen die Eltern mit ihm nach New York. Er wurde amerikanischer Staatsbürger, landete mit den Fallschirmtruppen in Frankreich, kam schließlich nach Deutschland und Berlin. Er hatte ein gutmütiges Teddybärengesicht, lachte gern, geriet leicht in Wut, war jung und unkompliziert. Vor meiner Pension setzte er mich ab, fuhr weiter nach Heidelberg zum amerikanischen Oberkommando. 2 Tage nach der Premiere vom Goldenen Anker kam eine Theatersekretärin und sagte, die Soltauer hat Diphtherie, Sie müssen einspringen. Sie war eine junge Unansehnliche mit verbissenem Altweibermund. In der Bahn meckerte sie mich an, ich habe sie mit dem Amerikaner gesehen. Der ist doch Jude, also ich hätte ja meinen Stolz, ich würde mich nicht mit denen abgeben. Am Bahnhof Steglitz stiegen wir aus. Ich hatte Angst vor der Rolle, die ich wie immer gelernt, aber nicht probiert hatte. Die neben mir quasselte weiter. Ich verstehe das nicht, das hat man doch nicht nötig, ich würde lieber verhungern. Halt's Maul, du Arschrieke, brüllte ich, ärgerte mich, dass ich wegen der Gans ausfallend geworden war. Das sag ich Barlock, blökte sie. Sag's ihm und allen anderen, es ist mir scheißegal. Dann wurde es schwarz. Im Fallen fiel mir ein, dass ich 2 Tage nichts gegessen hatte. Die Vorstellung wurde abgesagt. Ich spielte am nächsten Abend. Barlock rannte auf die Bühne, breitete die Arme aus, schrie, Mädel, hast dir fabelhaft geschlagen. Wenn du jetzt noch ein paar Proben hast, wirst du richtig gut. Nach der Vorstellung lehnte ein mittelgroßer, mit verwaschenem Rollkragenpullover und verknautschtem Hut im Genick an der Garderobentür, sagte von wilden Hustern unterbrochen, staute, von ihnen möchte ich Probeaufnahmen machen, ich bereite den ersten DEFA-Film vor. Er zerrte einen alten Mantel von der Schulter, wühlte verärgert in sämtlichen Innen- und Außentaschen, fand endlich mehrere gefaltete Drehbuchseiten, sagte im Weggehen, lernen Sie das bis übermorgen. Die Schulzen hatte mitgehört, murmelte, ich kenne ihren ollen Maskenbildner, der soll da arbeiten. Die DEFA ist russisch lizenziert. Wenn der da was machen soll, ist er Kommunist. Morgens um 7 holte er mich ab. Wir kauerten in seinem kleinen, aus seltsamen Teilen zusammengesetzten Auto. Ich wunderte mich, dass er überhaupt eins hatte und Benzin dazu, fragte ihn während der Auspuff um Toastenfahrt, die einem Ritt auf aufsässigem Pferd nicht unähnlich war. Sind Sie Kommunist? Er blickte mit kleinen blauen Augen, lachte anhaltend. An der Zonengrenze zwischen Berlin und Nova Ves standen russische Posten. Sie riefen Stoi, betrachteten unsere Ausweise. Ich fühlte leichtes Bibbern in den Kniekehlen, Schweißtropfen auf der Stirn. Staute rief Artista und Film. Das Zauberwort war gesprochen, wir durften passieren. Wir drehten 2 kurze Szenen, er war sanft, behutsam, strich nachdenklich über Augen und zerfurchtes Gesicht, kratzte Stirn, zog am Ohr, sagte, Sie werden von mir hören. 10 Tage später sagte Herbert Uhlig, ich bin der Produktionsleiter, Sie haben die Rolle. Ich hatte das Gefühl, mich freuen zu müssen und freute mich. Ich fiel ihm um den Hals, drückte den Befremdeten, schüttelte ihn wie einen Kirschbaum, war außer mir. »Wie soll ich Theater machen, wenn alle zum Film gehen?« maulte Barlock. Wie das Gerippe einer Riesenechse ragten die Reste des Stettiner Bahnhofs aus der Klamottenwüste. Er war Vorder- und Hintergrund unseres ersten Drehtags für den ersten deutschen Nachkriegsfilm »Die Mörder sind unter uns«. Die Komparserie hing in Weintraubenformation an einer gewaltig schnaufenden Lokomotive, suchte Halt an vollbesetzten Trittbrettern und an von zahllosen Händen umklammerten Griffen. Sie hatten darzustellen, was sie vor kurzem erlebt. Den Hauptdarstellern Wilhelm Borchardt und mir ging es nicht anders. Während der nächsten Monate pendelte ich zwischen amerikanisch lizenziertem Theater und russisch lizenziertem Film. Die Mörder unter uns Mannschaft bekam einige Male russische Fresspakete mit Speck und Mehl. Die Amerikaner hatten sich zu einer einmal wöchentlich stattfindenden Suppenspeisung für das Schlossparktheaterensemble entschlossen. Wir nahmen die alliierte Rettungsaktion mit gebührender Demut entgegen, vermerkten beseligt ein Nachlassen der gewohnten Magenkrämpfe. Wir wurden eingeladen, nahmen an Partys bis dahin als Wort und Institution unbekannt teil, hörten AFN, lernten Jitterbug, genossen die Wodka- und Whisky-Getränkenkräche zwischen Weißrussen in amerikanischer Uniform und Rotrussen in russischer Uniform, bestaunten die Gewohnheiten der sich allmählich heimisch fühlenden Besatzer. Kurt Hirschs Militärzeit war abgelaufen. In 8 Wochen hatte er sich auf einem Schiff einzufinden, das ihn zurück nach New York befördern sollte. Ich fand eine Wohnung am Schlachtensee, beglich die Miete in Zigarettenwährung. Der Film war fast abgedreht, die Proben zu »Wie es euch gefällt« begannen. Ich quälte mich mit der schnurrigen Celia, latschte bar jeder Leichtfüßigkeit durch den Pappwald, sprudelte mein Sprüchlein über Gargantuas Mund wie ein gelähmter Hofhund. Else Bongers lachte Tränen und sagte, sie hätte nie einen so überwältigenden Shakespeare-Trampel gesehen. Die großen Kritiker Luft und Karsch waren milde, hatten sie mir doch in vorhergegangenen Rollen Talent zugesprochen. Nach der Premiere saß Barlock in seinen Antennen wühlend auf dem Garderobensofa, ließ sich umarmen, zum Regieerfolg gratulieren, saß und blickte bedrückt. Nach einer Weile stieß er mich an, sagte, »Also weißt du, ich habe ein neues Stück, 3 Mann auf einem Pferd. Da ist ein Siegfeld-Girl drinne, die muss tanzen und einen Sprachfehler hat so auch. Det wär wat für dich.« Walter Blum spielte den Renntipp-begnadeten Buchhalter, Erwin Biegel, Otto Mattes, Axel Monnier, die Ganoven, ich des Letzteren über alle Massen dämliche Braut. Die Proben dauerten 5 Wochen. Sie wurden zur schönsten, unvergesslichsten Arbeit, den späteren Film ohne Titel ausgenommen, die ich erlebt habe. Barlocks geniale Inszenierung wurde ein Teil der Berliner Nachkriegstheatergeschichte. Aus unerfindlichen Gründen machte der vorgeschriebene Sprachfehler Schwierigkeiten. Stottern hielt auf, Stäbchen im Mund war unverständlich. 2 Wochen vor der Premiere verfiel Barlock in einen atemberaubenden Wutanfall, der seinen von uns längst nicht mehr wahrgenommenen Lispler zu einem Sturzbach anschwellen ließ. Wir verfolgten sein Wüten mit offenem Mund. Der Orkan brach ab. Erleuchtung in den Augen, rief er. »Das ist es.« Zur Generalprobe kamen die alliierten Theateroffiziere, um das Werk zu begutachten. Ein russischer Soldat, Fahrer seines Majors, verirrte sich auf die Bühne, stolperte durch den geschlossenen Vorhang, was den spannungsgeladenen Barlock veranlasste, ihn zu schnappen und jede Vorsicht außer Acht lassend, »Nehmen Sie gefälligst Ihren russischen Arsch von meiner deutschen Bühne«, zu brüllen. Betretenes Schweigen, verzweifelte Blicke, lähmendes Entsetzen. Hertha rang die Hände, versuchte ein erschütterndes Lächeln. Barlock fauchte, seine Mitbürger nicht wahrnehmend. »Licht! Vorhang!« ließ den Verblüfften keine Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Nach einiger Anlaufzeit kam vereinzeltes Wiehern und Juchzen. Sie freuten sich, applaudierten, gaben einen Vorgeschmack auf die herrliche Premiere, an der entlassene Hirsch nicht mehr teilnehmen konnte, da er auf einem dicht besetzten Dampfer den Heimweg angetreten hatte. »Das ist doch Erich Pommer«, sagt Erwin Biegel beim Verneigen. In der ersten Reihe saß ein weißhaariger Mann, klatschte uns zu. »Mensch, der Pommer ist wieder in Berlin«, rief der aufgeregte Inspizient. Barlock arrangierte wie ein Trockenschwimmer rudernd, wer wann auf die Bühne zu gehen hatte. »Der Pommer ist heute angekommen«, sagte er zwischen. »Jetzt du, raus, du mach schon, auf, gut, zu, Mensch, zu«, habe ich gesagt. Erich Pommer, großer Uferboss einer Ufer, die ich nicht mehr kannte, lehnte an der eisernen Tür des Garderobenvorraums, sagte, »Sie werden Karriere machen. Bis ich wieder produzieren kann, möchte ich Sie beraten. Es wäre schade, wenn Sie jetzt falsche Entscheidungen treffen.« Er wurde Freund, Trauzeuge, Scheidungsberater, Ansporner, Tröster und vor allem mein Produzent, dessen einsilbige Kritik wegweisender war als sämtliche Monologe geschwätziger Wohlmeinender, den ich bis zu seinem Tod 20 Jahre später in Briefen mit »Sehr geehrter Herr Pommer« anredete und heute noch an Herrn Pommer und nicht an Erich Pommer denke. Hildegard Knef las aus ihrer Autobiografie »Der geschenkte Gaul«, eine Produktion des Funkturm-Verlages aus dem Jahre 1999.